50 languages. 20. 20. Smalltalk 1. Smalltalk 1. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Singen Sie gern? Singen Sie gern? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper?